Diskussion. Ich wünschte, ich könnte einmal bei einer Castingshow im Fernsehen mitmachen. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht! Er, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Kunst oder bloße Unterhaltung? Geschäft für den Fernsehsender? Anerkennung der Talente? Misserfolg und Erfahrungen? Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür circa 5 Minuten Zeit. Muster. Um Gottes Willen, nein. Ich bin total untalentiert. Ich kann weder singen, noch tanzen, noch irgendein Instrument spielen. Aber zusehen macht mir Spaß. Ich habe schon immer diese Menschen, besonders die Jungen, bewundert und beneidet, weil sie den Mut haben, sich auszuprobieren und weil sie fest an sich glauben. Aber für mich kommt sowas nicht in Frage. Und ich muss sagen, in einer Talentshow aufzutreten, ist immer ein Stress- und Risikofaktor bei Jugendlichen, der manchmal mehr schadet als nützt. Daher würde ich so etwas auch nicht jedem empfehlen. Was haben Sie denn gegen Castingshows? Wenn jemand viel Talent hat, wird dies meistens auch anerkannt. Es ist der schnellste Weg, berühmt zu werden. Aber nur, wenn es klappt. Es gibt keine Garantie für den Erfolg, was zu Enttäuschungen führt. Eine Blamage der Teens im Fernsehen kann zum Mobbing in der Schule führen. Ist man erst in der Show, leiden Schule und Freizeit darunter. Und wer will schon, dass sich das ganze Land über ihn amüsiert? Talentshows sind ein beliebtes Thema unter Jugendlichen. Sie identifizieren sich mit ihren Favoriten. Sie stimmen für sie und wollen, dass ihr Lieblingskandidat die Show gewinnt. Das ist doch etwas Positives, nicht? Das einzige Ziel der Fernsehsender ist, hohe Einschaltquoten zu erreichen. Es geht doch nicht um Qualität oder Kunst. Die Sender verdienen damit Geld und wollen die Zuschauer unterhalten. Das ist wie im Zirkus. Jeder, der gerne möchte, kann teilnehmen. Für Menschen mit Talent sind Castingshows ein hervorragendes Sprungbrett, das ist doch klar. Eine Talentschau erweckt bei Kindern falsche Hoffnungen und sie leiden unter großem Leistungsdruck. Häufig wollen die Eltern, dass ihre Kinder dabei sind. Das ist falsch. Wann und ob überhaupt sie Stars werden möchten, können Jugendliche in einigen Jahren selbst entscheiden. Ich neige sogar zu der Annahme, dass die Gewinner dieser Show meistens keine Superstars werden. Die meisten fliegen raus, bevor sie an Erfahrung gewonnen haben. Zuschauer werden oft durch die Jury beeinflusst oder sie entscheiden nicht nach Leistung, sondern nach Sympathie. Bei ihnen geht es dann nicht ums Können, sondern nur ums Aussehen. Und das hat mit Talent nichts zu tun.